Freund. Dürfen wir sagen, was uns bedrängt. Voll Entrüstung vernimmt der Bürger einen Scheiterhaufen, soll errichten. Eine Stadt, die alle Zeit durch freies Denken sich hervortat, soll Bücher verbrennen. Man nennt sie ketzerisch, doch sie sind voll Gottes Furcht, wie irgendeine fromme Schrift. Man wagt es, wer befiehlt das? Der römische Legat. Es unterbleibt. Entschieden alle Fürsten so, vom Zwiespalt wären wir bald frei, mit unserem tiefsten Dank.